Ich war Kriminaloberkommissar und ich habe ausschließlich Wirtschaftsstraftaten bearbeitet. Ja, und ich habe sogar größere Verfahren bearbeitet. Aber so etwas, was ich hier kennengelernt habe in dieser Bundesrepublik Deutschland mit der Staatsanwaltschaft, ja, das ist für mich, hat mit Recht und Gesetz nichts zu tun. Hier wird nur verdreht. Ich habe es kennengelernt, wie ein Zeuge, ein Entlastungszeuge bei Gericht, der Mann ist aber 80 Jahre, er hatte einen Herzschrittmacher und Parkinson und hat eine Entlastungsaussage gemacht. Den hat die Staatsanwältin danach mit Handschellen aus dem Gerichtssaal abführen lassen, wegen Verdacht der gerichtlichen uneidlichen Falschaussage. Ja, es haben sich alle Anwesenden die Nackenhaare gesträubt. Man konnte es nicht fassen, dass es so etwas gibt. Ja, aber das ist ausgelebte Praxis hier in Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Ich habe meine eigenen Verfahren gehabt. Ich habe meinen Vorgesetzten vorgeschlagen, die und die Untersuchungshandlungen, ja, da habe ich meinen Plan aufgestellt und der wurde mir genehmigt von meinen Dienstvorgesetzten und da gab es gewisse Fristigkeiten innerhalb von einem Vierteljahr. Für ein Vierteljahr gab es immer dann solche Vorgaben und ansonsten musste man sich über die Staatsanwaltschaft dann weitere Genehmigungen und Zustimmung einholen, ja. Und es gab Verfahren, die liefen ja auch sehr lange, 2 Jahre. Aber sowas wie hier, bei uns liefen ja Verfahren, man ist bei uns, 98 ist man bei uns eingeflogen. Man hat dann aus der Akteneinsicht gesehen, dass sie seit 97 gesammelt haben, Unterlagen oder irgendwelche Dinge gegen uns. 98 ist man eingeflogen und 2006 gab es ein endgültiges Urteil. Es geht um das Thema Rechtsstaat. Wir haben doch einen Rechtsstaat, nicht wahr? Wir haben einen Rechtsmittelstaat. Aber mit Recht und Gerechtigkeit hat das nichts zu tun. Du hast bei Gericht Anspruch auf ein Urteil. Das hat in der Regel nichts mit Recht zu tun. Man sagt, es wird dort die forensische Wahrheit festgestellt. Hat mit der tatsächlichen auch nichts zu tun. Und wenn du dann schon, wie ich Ihnen voranstehend versucht habe, Ihnen zu erklären, dass beim Landgericht, es gibt keine Wortprotokolle. Und was man unter forensischer Wahrheit versteht, weiß ein normaler Sterblicher nicht. Es ist eigentlich die ganze Verfahrensführung für einen normalen Bürger nicht nachvollziehbar. Es sei, er hat das große Geld und kann sich eines der besten Rechtsanwälte von Deutschland leisten, ja, die irgendwo eine Professur an einer Uni für Strafrecht oder dergleichen haben. Aber ansonsten habe ich sehr üble Erfahrungen gemacht. Es finden hier Deals statt zwischen Rechtsanwälte und Richter hinter dem Rücken der Betroffenen. Und man ist dann verraten und verkauft. Beim Amtsgericht ist es noch ein bisschen anders. Dort gibt es ja dann noch die zweite Instanz. Da hast du ja noch die Möglichkeit, gegenzulenken. Aber nicht beim Landgericht. Landgericht ist in Strafsachen tödlich. Tödlich, tödlich, tödlich. Tödlich, tödlich, tödlich. Wir haben 1992 das Zitrön-Autohaus eröffnet. Im September 1992 hatten dann über das Fabrikat Zitrön hinaus noch den Händlervertrag für Peugeot. Und für Peugeot haben wir dann ein weiteres Autohaus, man kann sagen, neben dem Zitrön-Autohaus gelegen, im September 1993 eröffnet. Und an diesem schloss sich an eine Karosseriewerkstatt mit einem Lackiercenter. Da wir Zitrön A-Händler waren und ein großes Marktgebiet zugesprochen bekamen, haben wir dann noch in der Ortschaft Schwarze Pumpe, ist ein Stadtteil heute von Spremberg, 20 Kilometer entfernt von Cottbus, noch ein weiteres Autohaus errichtet. Also wir hatten drei Autohäuser und eine Lackiererei und mit Karosseriecenter. Waren Sie Europas größter? Wir waren 1992, 93 in Deutschland der größte Zitrönhändler. Wir haben ca. 1800 Zitrön vermarktet. Und es war eine sehr erfolgreiche Aufbauzeit und alle Mitarbeiter, alle, die bei uns gearbeitet haben, waren unwahrscheinlich engagiert und man kann nur voller Freude sich daran erinnern, was da geschaffen wurde in diesen Jahren. Und leider Gottes wecken geschaffene Immobilien nach außen immer Begehrlichkeiten und so war es dann leider so, dass Zitrön uns irgendwann aus unserem Händlerkonto einen Saldo von 1 Million stornierte, mit der Maßgabe, man hätte das wohl als Doppelzahlung uns zukommen lassen. Und wie gesagt, man hat uns 1 Million entwendet vom Händlerkonto. Und das war der erste Streitpunkt. Der Unbequemes, den macht man tot. Ja, und ich war unbequem, weil ich mich gewehrt habe gegen die Bank. Ja, und die wollten die Immobilien haben. Und die Staatsanwältin, die mich hier verfolgt hat, diese Staatsanwältin ist in einer absoluten Bankabhängigkeit. Ja, sie kam aus den alten Bundesländern, natürlich eine aus den alten Bundesländern, kurz vor Ruhestand, und kam hierher und hat sich hier eine wunderbare Villa gebaut. Solche Presseinformationen, bevor ein Verfahren abgeschlossen wurde, dass es so eine Vorverurteilung gibt, ja, wie es ja hier ständig praktiziert wird, ob man jetzt hier den Herrn Verteidigungsminister nimmt, ja, das ist, für mich ist das Psychoterror, ja, was dort betrieben wird, ob es Kachelmann war, was sie mit uns gemacht haben, ja, das hat mit Pressefreiheit oder mit Recht und Gesetz und Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Im Dezember 95 hat nachweislich die Sparkasse Spree-Neiße 2,7 Millionen Geld bekommen, 2,7 Millionen D-Mark für unsere Unternehmung. Und die Sparkasse Spree-Neiße hat dieses Geld dann verwendet, um unsere Kontokorrentkredite auf Null zu fahren. Und man hat uns aber über diese Kontokorrentkredite nicht mehr verfügen lassen, obwohl die Kreditverträge im vollen Umfang existent waren. Die Kreditrahmen waren ja nicht ausgelaufen, die Verträge waren real existent. Man hat uns aber über diesen Kreditrahmen nicht mehr verfügen lassen. Man hat uns am langen Seil verhungern lassen. Und wenn Sie in der Autobranche Umsätze von einer Größenordnung ca. 20 Millionen tätigen und Sie haben nicht einmal Kontokorrentkreditrahmen, ist dieses tödlich. Und das war die Ursache dann dafür, dass zum Schluss die Sparkasse dann irgendwann mal einen Konkursantrag gestellt hat, weil seitens des Finanzamtes man uns einen Saldo offenbarte, dass wir dort eine Umsatzsteuerverbindlichkeit hätten, was sich in der Folge später nach Jahren herausstellte, dass es vom Finanzamt rechtsfalsch war, weil das ist vielleicht eine andere Thematik, zu der ich an anderer Stelle mal noch mich äußern möchte. Wir haben diese Kreditverbindlichkeit, diese Umsatzsteuerverbindlichkeit auch noch bezahlt. 500.000, das war im Oktober 1996. Wir haben diese Verbindlichkeit bezahlt und man hat uns trotzdem die gesamten Kredite, das Gesamtkreditarrangement gekündigt seitens der Sparkasse. Und von diesem Augenblick an ging dann das Elend los. Die Sparkasse fing an, die Immobilien zu verwerten, was bis zum heutigen Tage noch andauert. Und bei der weiteren Akteneinsicht und Recherche haben wir dann mitbekommen, dass mein eigener Anwalt, der mich eben in unserer ganzen Firmenstrategie und damals dem anhängigen Konkursverfahren vertreten hatte. Dieser Herr Werner Jacobs hat im Auftrag der Bank tatsächlich diese Gesamtvollstreckung gegen mich beantragt. Wir konnten es eigentlich gar nicht fassen, meine Familie, und wir sind dann zu dem Herrn Werner Jacobs gegangen und haben ihn zur Rede gestellt, ob er nicht eine Interessenkollision hätte, da er mir ja 1996 eine Honorarvereinbarung unterzeichnet hat, dass er alles tut zur Sicherung meines Vermögens und das meiner Familie, und dafür bekommt er den und den Geldbetrag. Und ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jemals das Mandat bei dem Anwalt gekündigt habe. Und da sagte der Herr Werner Jacobs im Beisein des Herrn Reinhold Müller, dass die Sparkasse sich ja wohl keinen anderen Rat gewusst hätte und da hätte man ihn wohl geholt und ihn dafür arrangiert. Und es kam dann so weit, dass er seine Zulassung verlor? Ich habe dann über andere Anwälte eine Klage geführt, und es hat auch ein anderer Anwalt in Cottbus in meinem Namen eine Strafanzeige erstattet. Diese Strafanzeige wurde seitens der Staatsanwaltschaft Cottbus dreimal eingestellt und immer wieder Beschwerde dagegen seitens meines Anwaltes eingelegt, führte zum Schluss dazu, dass der Anwalt dann eben doch auch verurteilt wurde und dass er seine Zulassung abgeben musste. Ja, aber ich kann mir dafür nichts kaufen. Bei der Schadenersatzklage habe ich auch obsiegt. Aber dieser Anwalt ist mittlerweile vermögenslos. Er hat seine Immobilien, die er besaß, alle seiner Frau übertragen, und den Titel, den kann ich mir an den Spiegel heften. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Terror beabsichtigt ist? Ja, nur. Man will Ihnen eine Hölle bereiten. Ich könnte Ihnen ein Verfahren benennen, da haben andere Kriminalisten zu mir gesagt, wissen Sie, so ein Mist hätte man längst tot gemacht. Bei jedem anderen, so ein Mist, aber bei Ihnen. Wenn das die Frau Staatsanwältin Klein hat, da ist das was anderes. Man will sie ärgern. Man will ihnen das Leben zur Hölle machen. Ja? Und wissen Sie, Sie müssen sich mal vorstellen, ich hatte mit 42, hatte ich noch mal einen Nachkömmling, hatte ich noch mal so eine kleine Sonne zur Welt gebracht, einen Sohn mit 42. Und der ist neben diesem ganzen Theater, was ich hatte, zum stattlichen Jungen groß geworden. Und man hat mich weggefangen, da war der 3 Jahre. Und wenn ich dann angerufen habe von unterwegs, da war mir bei meiner Mutter und bei meiner Schwester damals, da hat er mal gerufen: Mama, wo bist du? Mama, wo bist du? Was ist denn aus ihm geworden? Die mich damals in der JVA besucht hat, diese von der Steuerfahndung. Musste immer jemand mit dabei sein, wenn meine Familie mich besuchen wollte. Die hat ihr Dienst hier aufgegeben. Die konnte das nicht verkraften. Man sagt, die Staatsanwaltschaft ist die neutralste Behörde der Welt. Nee, da muss ich sagen, von Recht und Gerechtigkeit, ich meine mir doch, dort ein Urteil erlauben zu dürfen. Ich habe zur DDR-Zeit gearbeitet bei der Kriminalpolizei und ich habe Wirtschaftsstraftaten bearbeitet. Und ich weiß, wie dort gearbeitet wurde. Wir haben immer in be- und entlastender Hinsicht ermittelt und aufgeklärt. Ja? Aber davon gibt es heute nichts mehr. Hier wird nur draufgehauen, die entlastende Ermittlung, das gibt es überhaupt nicht. Ja, hier werden Märchenbücher geschrieben, hier werden Tatsachen verdreht. Ja, und wenn ich Ihnen sage, Tatsachen verdreht, wie kann es sein, dass man hier Unternehmer von die Rang und Namen und sich ein Ansehen erarbeitet haben, dass die von heute auf morgen weggefangen werden, ohne dass sie einmal befragt werden. Die werden überhaupt nicht befragt. Hier beschreibt man mit Lügen Papier, holt sich irgendwelche Haftbefehle und fängt die Leute von der Bildfläche weg. Das ist schlimmer kann es in Chicago oder in Russland auch nicht sein. Ja, das ist die Tatsache. Man hat nicht ein mührechtliches Gehör. Man wird der Freiheit beraubt. Für mich war es unvorstellbar. Mir hat mal jemand gesagt, Frau Rumplasch, es kann Sie jeder Mitarbeiter von heute auf morgen in den Knast bringen. Und da habe ich gesagt, das glauben Sie da wohl nicht. Sag ich, Sie wissen doch nicht, wo ich gearbeitet habe, oder? Sie wissen doch, wo ich gearbeitet habe. Ich habe es kennengelernt. Und ich habe in Literatur auch gelesen, wie es eben möglich ist, dass nur einer einen denunzieren und anschuldigen braucht, beschuldigen braucht. Und man wird weggefangen. Du hast null Chance. Siehe nur allein der Fall Kachelmann. Er wurde nur denunziert von seiner ehemaligen Geliebten, ja, und er ist weg, er ist ein halbes Jahr, war er weg, ja, oder ein Vierteljahr, das ist genauso ein simpler Fall, das ist, ob du ein Unternehmer bist und 150 Beschäftigte hast, oder ob du jetzt irgendwo ein Künstler bist, es gibt davon nichts halt. Wenn ich Ihnen gesagt habe, dass nachweislich dieser Richter das Protokoll manipuliert hat, indem er das, was er wortwörtlich in der Gerichtsverhandlung diktiert hat, nachher nicht mehr im Protokoll zu stehen hatte. Was ist das? Das ist Rechtsbeugung. Das ist Manipulation einer Urkunde. Und ein Gerichtsprotokoll ist eine Urkunde. Und ich kann es mit einer Tonaufzeichnung beweisen, heute noch beweisen. Es hat mir aber alles nichts genutzt, selbst wenn ich strafrechtlich vorgegangen bin. Ja, man hat mich trotzdem in den Knast gesteckt. Wie war denn Ihre Arbeit als Kriminaloberkommissar? Hatten Sie da alle die gleiche Richtung, dass Sie belastend und entlastend gearbeitet haben? Immer. Die ganze Abteilung? Immer. Immer. Ich habe ausschließlich im Bereich Wirtschaft gearbeitet und meine Kollegen sind heute noch da. Ja? Und, ist es so geblieben? Es ist sicher so geblieben. Ich weiß jetzt nicht, wie heute die Untersuchungsführungen laufen, das weiß ich nicht. Sie dürfen mir ihre Interna nicht reden. Und ich habe auch zu denen jetzt nicht so diese intensiven familiären Kontakte oder so. Aber das, wie wir früher gearbeitet haben, ist heute ganz anders. Heute gibt es dort einzelne Staatsanwälte, die sind die Herrscher aller Reusen. Und die kleinen Kriminalisten sind nur die Erfüllungsgehilfen. Ja? Die Macht der Staatsanwälte ist überzogen. Der Staatsanwalt ist der Kontrolleur. Ja? So war es zu DDR-Zeiten und so ist es heute auch. Aber hier ist es so, hier ist der Kriminalist ist entmachtet. Der kann nur Zuarbeiten machen, Büttendienste für den Staatsanwalt, ja? Aber eigenverantwortlich arbeiten, so wie es früher bei uns in der DDR war. Da hat jeder Kriminalist hat sein eigenständiges Verfahren gehabt. Der hat seinen Untersuchungsplan gemacht, der hat selbst das Verfahren geführt. Und er hat aber Rechenschaft ablegen müssen, erstmal bei seinen Dienstvorgesetzten und bei der Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft war eigentlich hat das Verfahren geführt, das Eigentliche. Aber du als Untersuchungsführer hast vollkommen eigenständig gearbeitet und hast Entscheidungen getroffen, sicher in Abstimmung mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft hat Fristen gesetzt. Ja? Aber so etwas, was heute hier abgeht, und ich weiß genau, an welchen Verfahren ich gearbeitet habe, und das waren große Verfahren, aber wir haben immer in B- und entlastender Hinsicht, da kann ich Ihnen wirklich Fälle benennen, ja, mit Namen und Adresse, aber so etwas, was heute hier abläuft, ist nie möglich gewesen. Was vielleicht eine andere Fakultät gemacht hat, die in Richtung Staatssicherheit, mit denen hatten wir nichts zu tun. Das war eine andere Fakultät. Das war sicher ein ganz anderes Semester. Da haben wir selbst nach der Wende Dinge erfahren, die für uns erschütternd waren, dass hier mit Todesstrafen und wer weiß was gearbeitet wurde. Davon distanzieren wir uns. Und meine Kollegen, ja, die in dem Arbeitsbereich gearbeitet haben wie ich, die sind alle noch da oder sind schon in einen wunderschönen Ruhestand gegangen und bekommen heute 5 Riesen für mehr oder weniger was tun oder nichts tun. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Terror beabsichtigt ist? Ja, nur. Man will Ihnen eine Hölle bereiten. Ich könnte Ihnen ein Verfahren benennen, da haben andere Kriminalisten zu mir gesagt, wissen Sie, so ein Mist hätte man längst tot gemacht. Bei jedem anderen, so ein Mist, aber bei Ihnen. Wenn das die Frau Staatsanwältin Klein hat, da ist das was anderes. Man will sie ärgern. Man will ihnen das Leben zur Hölle machen. Ja? Und wissen Sie, Sie müssen sich mal vorstellen, ich hatte mit 42, hatte ich noch mal einen Nachkömmling, hatte ich noch mal so eine kleine Sonne zur Welt gebracht, einen Sohn mit 42. Und der ist neben diesem ganzen Theater, was ich hatte, zum stattlichen Jungen groß geworden. Und man hat mich weggefangen, da war der 3 Jahre. Und wenn ich dann angerufen habe und unterwegs, da war mir bei meiner Mutter und bei meiner Schwester damals, da hat er mal gerufen. Mama, wo bist du? Mama, wo bist du? Was ist denn aus ihm geworden? Die mich damals in der JVA besucht hat, diese von der Steuerfahndung. Musste immer jemand mit dabei sein, wenn meine Familie mich besuchen wollte. Die hat ihr Dienst hier aufgegeben. Die konnte das nicht verkraften. Und die hat auch in der Gerichtsverhandlung ausgesagt. Als der Richter, sie wurde als Zeugin vernommen. Und als der Richter dann befragte, Frau Granse hieß die, Frau Granse, ist es an dem, dass Sie bei der Firma Rumplasch während der Durchsuchung am 29. Januar 1998 dort Wechsel beschlagnahmt haben? Dann sagte sie, wissen Sie, Herr Richter, wir haben so viele Unterlagen dort mitgenommen. Es ist durchaus möglich, dass Wechsel dabei waren, Originalwechsel. Aber ich kannte keine Wechsel. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben Wechsel gesehen. Dann hat der Richter, ist ihr ins Wort gefallen und hat gesagt, Frau Granse, überlegen Sie, was Sie jetzt sagen. Ja, der hat sie dann richtig gemaßregelt und eingeschüchtert. Und der Richter hat es auch in das Protokoll diktiert. Wortwörtlich, das hat er so diktiert, wie ich es auch wünschte. Aber später, als wir das Protokoll, als wir dort Einsicht genommen haben, war diese Protokollierung in verdrehter und genau entgegengesetzter Form in dem Protokoll eingebracht worden. Und das konnten wir ganz genau beweisen, weil ein Dritter für uns diese Verhandlung, diese Gerichtsverhandlung aufgezeichnet hatte. Wir haben daraufhin eine Strafanzeige erstattet gegen diesen Richter hier in Cottbus, einen Herrn Dr. Fiedler. Und diese Strafanzeige ist im Sande verlaufen. Ich habe bis heute nichts davon gehört. Ja, und dieser Richter, man kann sagen, verfolgt uns heute noch. Im Rahmen dieses Vergleiches hat die Sparkasse sich weiterhin verpflichtet, an den damals noch für mich agierenden Gesamtvollstreckungsverwalter, ein Herr Dr. Juncker, eine Lästigkeitsprämie in Höhe von 5.000 Euro zu zahlen, wenn er mich aus dem Grundbuch löscht, wenn meine Auflassungsvormerkung gelöscht wird. Und dieses Geld ist tatsächlich geflossen an diesen Gesamtvollstreckungsverwalter Dr. Juncker, um mich zu löschen. Die Löschung ist aber dann zum Schluss nicht vollzogen worden, weil ich beim Gericht Akteneinsicht nehmen gegangen bin und dem Gesamtvollstreckungsverwalter aufgezeigt habe, in welcher Größenordnung er sich in Haftung begibt. Denn ich habe ja nachweislich diese Immobilien erbaut und wir haben neben den gewährten Kreditmitteln in mehrfacher Millionenhöhe Eigenkapital hier einfließen lassen. Und für dieses Geld würde dann der Herr Dr. Juncker haften. Und daraufhin hat er nichts unternommen, um meine Auflassungsvormerkung aus dem Grundbuch zu löschen. Es war dann so, dass dieser Gerichtsvollzieher mit dem ganzen Gefolge der Fahrzeuge, die die Räumung hier durchführen sollten, dass er wieder abgezogen ist und von der Räumung Abstand genommen hat. Er kam aber nach einer halben, dreiviertel Stunde wieder zurück und hat dann das Haus gestürmt und hat dann immer nur gerufen, Frau Rumplasch, gehen Sie zu Gericht, legen Sie Rechtsmittel ein, ich kann nichts für Sie tun. Man hat mich bedroht, ich mache mich der Vollstreckungsvereitelung schuldig, wenn ich hier nicht ausräume. Ich fragte immer, Herr Metzler, warum, wer hat Sie bedroht? Wer hat Sie bedroht? Das darf ich nicht sagen. Später, als dann Klageverfahren geführt wurden gegen dieses rechtswidrige Ausräumen, erfuhr man beim Oberlandesgericht, dass der Amtsgerichtsdirektor persönlich, der Herr Rubiper, den Obergerichtsvollzieher gedroht hat, dass er sich eben der Vollstreckungsvereitelung schuldig macht, wenn er nicht ausräumt. Und so war es, dass in der Weihnachtswoche 2000 dieses große Objekt 10.000 Quadratmeter aus dem Besitz geworfen wurde. Entsprechende Bilddokumentation kann ich vorlegen. Es war sogar so, dass selbst die Rumplasch GbR, die die ganzen Immobilien errichtet hat, die selbst dort eingemietet war in diesem Haus, dass die mit rausgeräumt wurde, Ja, man kann dafür keine Worte finden. Dieses Elend, das wir durchlebt und durchlitten haben, das können wir nur mit Bilddokumentationen Ihnen noch beweisen. Und dort in dem Haus sitzt jetzt heute eine Firma, der Inhaber ist der Sohn einer Mitarbeiterin, die der Sparkasse Spree-Neiße, die Mitglied des Aufsichtsrates ist, eine Frau Schirock, Renate Schirock. Die kenne ich selbst noch aus alter Zeit, weil ich mal bei der Sparkasse Bankkaufmann gelernt habe, zu DDR-Zeiten. Ich war vielleicht vom Kampfgeist, von der Kampfkraft die Stärkste und deswegen hat man sich vor allem auf mich gestürzt. Ich habe zu DDR-Zeiten mal gearbeitet bei der Kriminalpolizei und ich war Kriminaloberkommissar und habe meinen guten und geliebten Job aufgegeben. Ich kann nicht mehr. Es wurde durch einen Rechtsanwalt aus Köln, einen Rechtsanwalt Kurz, selbst die Staatsanwaltschaft in Cottbus angeschrieben, dass es bei Tüttrö in Deutschland gang und gäbe ist, dass man mit Hilfe des Strafrechts Zivilrecht reguliert. Ich war in der Untersuchungshaft. In der Untersuchungshaft war ich 4 Wochen. Und dann war ich noch mal ein knappes Jahr. Ein Jahr, ja. Die anderen Familienmitglieder? Keiner. Nur ich als Frau. Ich, die Einzige ist, die Vermögen eingebracht hat. Die Einzige ist, die hier eigentlich sich mit der Mutter, wir haben uns verbürgt. Mein Mann zwar damals auch, aber ich bin eigentlich... Er hat es auch nicht ausgehalten, der hat sich von Ihnen getrennt. Mein Mann hat es nervlich nicht mehr ausgehalten. Er ist nicht mehr in der Firma und war dann auch schwer herzkrank. Und er hat sich dann gänzlich zurückgezogen, weil er wirklich gesundheitlich das nicht mehr verkraftet hat. Diese ständigen Verfolgungen, die Anschuldigungen, dieses ständige Ein- und Ausgehen des Gerichtsvollziehers und diese Lügen, ja, man kann es nicht in Worte klären, er hat nur mal gesagt, Sie sollen mich doch mitnehmen. Man hat ihn noch einmal weggefangen, weil die Gerichtsvollzieherin ihn da verfolgt hat und man kann es nicht in Worte klären, das ist jetzt doch schon einiges Gras drüber gewachsen, aber wenn man die Wunden wieder aufreißt, dann ist es einfach die Hölle. Es ist die Hölle, was in diesem Staat, den man Rechtsstaat nennt, was hier mit den Unternehmern, die hier Arbeitsplätze schaffen und die investiert haben, was mit diesen Menschen gemacht wird. Und dadurch, dass man mit der Strafverfolgung ja hier sowieso wirtschaftlich vernichtet wurde durch falsche Strafrechtsverfolgung, falsche strafrechtliche Anschuldigungen, wie es Zittrin getätigt hat, oder die Herrschaften vom Finanzamt, von der Steuerfahndung, dann bist du wirtschaftlich vernichtet. Wenn hier mit einer riesen Pressekampagne durch die Zeitung geht, Gerichtsvollzieher legt Autohaus lahm, ja, oder Autos unterschlagen, ja, du bist wirtschaftlich tot und wir sind Kinder des Landes, wir sind hier Eingeborene aus der Region. Meine Eltern sind super seriöse Menschen, anerkannte Persönlichkeiten. Und dann wird so etwas in der Presse breitgetreten. Und zu der Zeit hat noch jeder Ostdeutsche noch geglaubt, was man in der Zeitung geschrieben hat. Heute ist es schon ein bisschen anders relativiert, aber es war tödlich. Ich habe dann auch auf den Anwalt gehört, der hat mir auch den und den Rat gegeben und ich habe eben gehört drauf. Und das ist die Lehre, die man einfach in den Jahren der Verfolgung hier gezogen hat, dass man wirklich einen guten, dreimal unterstrichen, einen guten Anwalt benötigt, um diese Verfolgungen abzuwehren, um überhaupt denen entgegenzutreten. Und dann, wie gesagt, wir haben mit Anwälten sehr, sehr viele Negativerfahrungen gemacht. Ist einfach dann so die Praktik, dass mit Strategie und mit krimineller Energie hier die Autohersteller mit den Hausbanken von Händlern hintenrum verhandeln zur Übernahme der Immobilien, die dann sozusagen das Fabrikat würde billig übernehmen. Und der Händler, der hier fleißig gearbeitet hat, der hier sein Privatvermögen und seine Kraft, jahrelange Arbeit investiert hat, dass der letzten Endes mit den Schulden hängen bleibt, ja, in das wirtschaftliche Elend, in den wirtschaftlichen Ruin gestürzt wird Und der lachende Dritte ist dann das Fabrikat, ja, der Automobilimporteur oder Hersteller, wer es auch immer ist. Wir sind da sicher kein Einzelfall. Das wurde in Größenordnungen und wird in Größenordnung heute noch praktiziert. Wir haben es kennengelernt, dieses wunderbare Rechtssystem in Deutschland, wie hier die Staatsanwaltschaft Märchenbücher beschreiben kann, Märchenbücher gestaltet und hier zum Schluss Anklageschriften fertigt. Und das Schlimme ist, dass beim Landgericht, wenn man beim Landgericht vor der großen Strafkammer steht, ist es leider Gottes so, dass durch unsere Politiker eine zweite Tatsacheninstanz gestrichen wurde. Und wenn man Wirtschaftsverfahren hat beim Landgericht, dass es dort überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, Fehler, die im Verfahren gemacht wurden, aus Rechtsunkenntnis, dass man die noch begradigen kann. Es gibt nur eine Tatsacheninstanz und dort beim Landgericht gibt es kein Wortprotokoll. Ja, dort kann der Richter schreiben ins Protokoll oder nicht schreiben, wenn du nicht profunde Strafrechtler hast, die darauf dringen und den Richter dazu zwingen, entsprechende Nuancen in das Protokoll einzuführen. Bist du als derjenige, der als Angeklagter auf der Bank sitzt, bist du verraten und verkauft. Denn du hast nur diese eine Tatsacheninstanz. Meine gesamte Familie ist seit dem Jahre 1997, 98 in diversester Weise durch falsche Anschuldigungen strafrechtlich verfolgt worden. Das ging bis zu Freiheitsberaubung in mehrfacher Weise. Es wurde eine riesen Pressekampagne durchgeführt und das Image der gesamten Familie aufs Tiefste geschädigt. Sie standen in der Zeitung ganz groß. Mehrfach. Wir standen mehrfach in der Zeitung und man hat vor allem mich auf schlimmste Weise denunziert. Das hing damit zusammen, weil ich vielleicht diejenige bin, die das Vermögen eingebracht hat. Ich habe mein Erbe, meine Grundstücke mit eingebracht und meine Mutter hat so viel sie konnte uns auch unterstützt finanziell. Und ich war vielleicht vom Kampfgeist, von der Kampfkraft die Stärkste und deswegen hat man sich vor allem auf mich gestürzt. Ich habe zu DDR-Zeiten mal gearbeitet bei der Kriminalpolizei und ich war Kriminaloberkommissar und habe meinen guten und geliebten Job aufgegeben. Ich kann nicht mehr. Mein Mann hat im Jahre 1989, noch vor der Wende, begonnen, einen Kfz-Wasch-und-Pflegebetrieb zu bauen. Und dieses war noch zu DDR-Zeiten ein sehr gefragtes Gewerbe. Dort wurden Fahrzeuge mit der Unterbodenpflege und Hohlraum konserviert, weil diese Fahrzeuge zu DDR-Zeiten vom Werk her nicht konserviert wurden. Es war eine Gewerberichtung, die sehr erfolgsversprechend und zukunftsträchtig war. Und 1989 haben wir deswegen angefangen, eine neue Immobilie zu bauen. Und diese ist im Prinzip im Januar 1990 eröffnet worden. Wir haben hier zu DDR-Zeiten Kredit aufgenommen in der Größenordnung von 150.000 D-Mark und ich selbst habe in der Einzelfirma meines Mannes nicht gearbeitet, sondern ich war im öffentlichen Dienst tätig und ich habe mich gemeinsam mit meiner Mutter für diese Immobilie mit verbürgt, damit er überhaupt den Kredit bekommen hat. Dann hat die Wende uns förmlich überholt. Und während am Jahresanfang 1990 der Terminkalender ausgebucht war, bis zum Jahresende schon so ein großer Bedarf war damals da, blieben die Kunden in Richtung Währungsunion immer mehr aus. Und wir haben uns umgesehen, wie es in den alten Bundesländern in der Automobilbranche läuft. Erstens mal war wichtig, dass man eine Immobilie hat und in einer Top-Lage und dass man doch Fabrikatshändler sein müsste, um hier ein seriöses Autogeschäft zu betreiben. Und so waren wir zur ersten Automobilmesse im Sommer 1990 in Leipzig und hatten Kontakt zu verschiedenen Automobilfabrikaten und wurden eben dort angesprochen, sehr interessiert, weil wir eben eine Immobilie und Werkstatt schon bieten konnten, so dieser Kfz-Wasch- und Pflegebetrieb meines Mannes. Er war zwar nur mit Karte und Kompass als kleines Haus am Wald zu finden, aber das war 1990 nicht ausschlaggebend. Als erstes stand das Fabrikat Zütrün bei uns auf dem Hof im August 1990 und man bot uns den Händlervertrag an. Zwei Wochen später standen schon die ersten Autos auf dem Hof und wir begannen mit dem Verkauf, haben ein Seminar nach dem anderen besucht und es begann wie ein Wettlauf mit der Zeit. Unsere Kinder, die noch nicht volljährig waren, haben schon mitgeholfen, haben Wache gehalten und Probefahrten durchgeführt und so ging einfach das Geschäft los. Und ich habe letzten Endes im September 1990 meinen guten Job im öffentlichen Dienst sogar aufgegeben und bin in die Firma meines Mannes mit eingestiegen, weil bei einer Autobranche eben große Geldbeträge zu bewegen sind. Und da wir uns mit meiner Mutter verbürgt hatten, hatte ich eben Angst, dass hier irgendwo große Schwundquoten auftreten. Und ich bin dann eben in die Firma mit eingestiegen. Und neben dem Fabrikat Zitrön hatten wir dann später auch noch andere Fabrikate, wie das Fabrikat Peugeot und Alfa Romeo. Und da wir von den Fabrikaten ja angehalten wurden, hier auch Investitionen zu tätigen, weil man ja ein etabliertes Autohaus haben müsse, habe ich mit dem örtlichen Bürgermeister Kontakt aufgenommen, der dann hier ein Gewerbegebiet am Stadtrand von Cottbus etablierte, das hieß dann Gewerbegebiet 4 und hat die Interessenten der Gemeinde um sich geschart, die dann in der Folge in dem Gewerbegebiet Investitionen betrieben. So war es dann, dass wir im Jahre 92 das erste Autohaus eröffneten. Ich hatte ein Grundstück von meiner Mutter, das ich als Erbe übertragen bekam, mit eingebracht und das hatte ich, wie gesagt, an exponierter Stelle in diesem Gewerbegebiet, direkt Kreuzung, Ecklage, direkt an der Bundesstraße gelegen, 400 Meter bis zur Autobahnauffahrt, insgesamt 20 Kilometer eigentlich entfernt von der polnischen Grenze. Wir haben 1992 das Zitrön-Autohaus eröffnet, im September 92 hatten dann über das Fabrikat Zitrön hinaus noch den Händlervertrag für Peugeot. Und für Peugeot haben wir dann ein weiteres Autohaus, man kann sagen, neben dem Zitrone Autohaus gelegen, im September 1993 eröffnet und an diesem schloss sich an eine Karosseriewerkstatt mit einem Lackiercenter. Da wir Zitrone A-Händler waren und ein großes Marktgebiet zugesprochen bekamen, haben wir dann noch in der Ortschaft Schwarze Pumpe, ist ein Stadtteil heute von Spremberg, 20 Kilometer entfernt von Cottbus, noch ein weiteres Autohaus errichtet. Also wir hatten drei Autohäuser und eine Lackiererei und mit Karosseriecenter. Waren Sie Europas größter? Wir waren 1992, 93 in Deutschland der größte Zitrönhändler. Wir haben ca. 1800 Zitrönen vermarktet und es war eine sehr erfolgreiche Aufbauzeit und alle Mitarbeiter, alle, die bei uns gearbeitet haben, waren unwahrscheinlich engagiert und man kann nur voller Freude sich daran erinnern, was da geschaffen wurde in diesen Jahren und leider Gottes wecken geschaffene Immobilien nach außen immer Begehrlichkeiten und so war es dann leider so, dass Zitrön uns irgendwann aus unserem Händlerkonto einen Saldo von 1 Million stornierte, mit der Maßgabe, man hätte das wohl als Doppelzahlung uns zukommen lassen und wie gesagt, man hat uns 1 Million entwendet vom Händlerkonto und das war der erste Streitpunkt. Man müsste erstmal noch beginnen, wir haben die Investitionen betrieben und haben alle über die Sparkasse Spree-Neiße finanziert. Das war aus heutiger Sicht ein großer Fehler, denn die Sparkasse war sicher keine gute Bank und ich könnte auch keinem diese Bank empfehlen. Die Sparkasse Spree-Neiße hat sich an getätigten Kreditzusagen nicht gehalten. So hat in der Vorstandsetage man uns für die letzte Investition für das Autohaus Schwarze Pumpe man uns eine Investition von 2,5 Millionen in etwa die Finanzierung zugesagt. In persona ein Herr Herbst, der war damals Sparkassendirektor der Sparkasse Spremberg. Und es war im Jahre 1993, 94, Die Immobilie wurde 1994 eröffnet, ja. Und wir haben in den Jahren 1990, 91, 92 sehr, sehr gut verkauft. Wir haben aber da nicht nur 8 Stunden gearbeitet, sondern wir haben jeden Tag von früh um 7 bis Abend um mindestens 22 Uhr im Autohaus gearbeitet. Und wir sind auch Sonntag gegangen, Autos verkaufen, entgegen den anderen Geflogenheiten hier in der Region. Und wir haben, wie gesagt, wir waren in der glücklichen Lage, wir haben Investitionen betrieben, wir haben die von Anfang vorfinanziert und die Bank hat dann nachfinanziert. Ja, so gut war unser Cashflow. Und die Bank hat sich dann leider Gottes bei der letzten Investition an getätigte Finanzierungszusagen durch einen Bankdirektor nicht gehalten. Und man hat uns dort 2 Millionen zugesagte Finanzierung nicht gegeben. Wir kamen leider Gottes gerade in eine Phase, wo man den Vorstand unserer Sparkasse Spree-Neiße gestürzt hat. Es war ein Herr Gollan, der von 92 bis 94 die Sparkasse Spree-Neiße leitete und die Fusionierung der Sparkasse Cottbus damals mit den Sparkassen in der Region rundum in die Wege geleitet hat. Sparkasse Guben, Sparkasse Forst, Sparkasse Spremberg und wer noch alles, die wurden fusioniert zu einer großen Bank. Und dieser Herr Gollan wurde dann in der Folge dort abgelöst als Bankvorstand, aus welchen Gründen auch dann immer, das ist ja hier nicht Thema. Und wir hatten sozusagen die Person, die unser gesamtes Kreditarrangement begleitet hatte, die haben wir verloren. Und man hat uns von diesem Zeitpunkt an systematisch demontiert. Nicht, wie gesagt, die Immobilie Schwarze Pumpe ist im Sommer 1994 eröffnet worden und die Zusage für diese Investition wurde getätigt 93, Frühjahr 94 durch diesen Bankvorstand der Sparkasse Spremberg. Und dieser Bankvorstand der Sparkasse Spremberg ist dann Vorstand der Sparkasse Spree-Neiße geworden. Es war ein Herr Herbst. Und dieser Herr Herbst hat mit uns nur ein Kreditgespräch geführt, als wir dann unsere Zusage einfordern wollten, hat er von da an mit uns nicht mehr gesprochen. Er hat sich immer versteckt und man hat uns am langen Seil runtergelassen. Diese 2,5 Millionen hat man dann über unsere Kontokorrente finanziert und Wahnsinnszinserträge eingefahren für die Bank. Ein Kontokorrentzins mit 12% ist sicher eine gute Rendite für die Bank, aber für den Unternehmer tödlich. Die langfristige Finanzierung wurde uns nicht gegeben. Man hat uns die Liquiditätsreserven, die wir noch hatten, die hat man sich noch geholt. Wir hatten zum Beispiel ein Rahmenabkommen mit der Firma Vedol und noch andere Möglichkeiten. Die hat sich die Bank eingefahren. Ja, jetzt muss ich mal schauen. Also auf jeden Fall waren dort wesentliche Faktoren, die dann zu einem Liquiditätsengpass geführt haben. Man hat, wie gesagt, die Investition über einen Kontokorrentkredit abgefangen, ja, der uns sehr, sehr, sehr teuer zu stehen kam, weil eben diese Zinsen enorm hoch waren. Und wir haben dann mit der Bank Krisengespräche geführt und haben den aufgezeigt, dass die Bank überbesichert ist, weil hier Immobilienwerte in der Größenordnung von 25 Millionen gegenüberstanden zu langfristigen Darlehen in der Größenordnung von 10 Millionen. Und man hatte Bürgschaften, man hatte Sicherungsübereignungen, man hatte Forderungsabtretungen, man hatte eigentlich, wenn man im Großen und Ganzen das sieht, wie eine Gesamtbetriebsübernahme hier seitens der Sparkasse Spree-Neiße getätigt. Wir haben dann trotzdem nicht aufgegeben, obwohl, wie gesagt, dieser Liquiditätsengpass dann schon bestand im Jahre 1995, haben wir der Bank aufgezeigt, es gibt hier Liquiditätshilfe, Darlehen, Mittelstand Ost und diese Programme haben wir der Bank dann förmlich auf den Tisch gelegt und wir haben zugearbeitet und ihnen diese ganzen erforderlichen Unterlagen beigebracht. Man hat dann bei der KfW, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt am Main, diese Darlehen für unsere Unternehmensgruppe beantragt. Die Sparkasse hat auch bestätigt, die positiven Zukunftsaussichten unserer Unternehmensgruppe und dass ein tragfähiges Konzept vorliegt. Im November 1995 war das. Im Dezember 1995 hat nachweislich die Sparkasse Spree-Neiße 2,7 Millionen Geld bekommen, 2,7 Millionen D-Mark für unsere Unternehmung. Und die Sparkasse Spree-Neiße hat dieses Geld dann verwendet, um unsere Kontokorrentkredite auf Null zu fahren. Und man hat uns aber über diese Kontokorrentkredite nicht mehr verfügen lassen, obwohl die Kreditverträge im vollen Umfang existent waren.

eine Klage geführt und es hat auch ein anderer Anwalt in Cottbus in meinem Namen eine Strafanzeige erstattet. Diese Strafanzeige wurde seitens der Staatsanwaltschaft Cottbus dreimal eingestellt und immer wieder Beschwerde dagegen seitens meines Anwaltes eingelegt, führte zum Schluss dazu, dass der Anwalt dann eben doch auch verurteilt wurde und dass er seine Zulassung abgeben musste. Ja, aber ich kann mir dafür nichts kaufen. Bei der Schadenersatzklage habe ich auch obsiegt. Aber dieser Anwalt ist mittlerweile vermögenslos. Er hat seine Immobilien, die er besaß, alle seiner Frau übertragen und den Titel, den kann ich mir an den Spiegel heften. Wie kam es denn bei Ihnen zu einer Zwangsräumung? Da war doch auch ein Gerichtsvollzieher, der eigentlich nicht räumen wollte, aber der Amtsgerichtsdirektor hat da wohl Druck gemacht, war das so? Es war so, dass wir ja, über Rechtsanwälte und über rechtliche Situationen Fachwissen holten und wir haben eben immer, wenn die Sparkasse, ob sie Versteigerungsverfahren führte oder auch Zwangsverwaltungsverfahren führte, haben wir Rechtsmittel eingelegt. Und so war es, dass bei dieser Immobilie, wo heute meine Tochter hier aktives Geschäft betreibt, dass bei dieser Immobilie gerichtlich festgestellt wurde, dass die Zwangsverwaltung unzulässig ist, weil hier auf fremdem Grund und Boden gebaut wurde, war eine Zwangsverwaltung nicht möglich. Und trotzdem hat der Zwangsverwalter unter Drohung und Nötigung und Anwendung von Gewalt hier diese Zwangsverwaltung betrieben, hat Miete kassiert in Größenordnungen. Ich kann es gar nicht mehr sagen, die Höhe war das pro Monat, pro Immobilie 15.000 Euro. Und D-Mark waren damals noch, D-Mark. Und diese Miete hatte er kassiert, obwohl dann nachher ja schon 1999 oder 2000, das war gerichtlich festgestellt, diese Unzulässigkeit der Zwangsverwaltung. Und da dieser Beschluss uns vorlag und wir nicht Gefahr laufen wollten, dass hier der Mieter ausgeräumt wird, hat man diese Miete dann hinterlegt bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgerichtes Cottbus. Und der Zwangsverwalter hat aber trotzdem eine Räumungsklage betrieben gegen eine Firma, die hier eingemietet war. Das war die Firma Autoland S. Rumplasch GmbH. Und diese Räumungsklage hatte der Mieter verloren, weil man gerichtlich seitens des Rechtsanwaltes, des Vermieters, nicht ordnungsgemäß vorgetragen hat und es auch beim Gericht nicht entsprechend vermittelt hat, dass ja hier Miete beim Amtsgericht hinterlegt war, dass eigentlich überhaupt keine Mietrückstände bestanden. Und der Zwangsverwalter hat trotzdem die Räumung beauftragt und so war es, dass für den 20. Dezember 20. oder 18. Dezember im Jahre 2000 die Zwangsräumung der Immobilie dort in Galinchen am Telering 1 und auch am Telering 4 durchgeführt werden sollte. Und wir hatten zur rechtlichen Situation mit dem Zwangsverwalter, nein, mit dem Gerichtsvollzieher, mit dem Obergerichtsvollzieher Gespräche geführt und haben dem Obergerichtsvollzieher Unterlagen vorgelegt, die einmal die Rechtswidrigkeit dieser Räumung belegten und in der Not der bevorstehenden Räumung, weil auch wieder der neue Rechtsanwalt unseres Mieters den Mieter verraten hat. Er sollte eine Klage führen, eine Vorstreckungsschutzklage und hat das immer wieder rausgeschoben und der Mieter hat ihn dann zur Rede gestellt, ob er das nicht jetzt bald tun würde. Die Räumung bestünde wohl bevor. Und dann hat er noch ganz keck gesagt, das war ein Herr Rechtsanwalt Sawicki aus Dresden, er soll es doch dem Rechtsanwalt überlassen, wann er welche Klage einreicht. Und als dann 14 Tage nur noch bis zur Räumung Zeit waren, hat er wieder angerufen bei dem Rechtsanwalt und dort erfuhr man, dass der im Urlaub sei. Und da war uns klar, dass dort wieder ein Verrat des Rechtsanwaltes stattgefunden hat. Wurde da auch eine Provision angeboten, so von 50%? War das die Sache? Das ist nicht diese Sache. Nein, das ist, es war dann so, in der Weihnachtswoche 2000 kam dann dieser Gerichtsvollzieher und der wollte hier ausräumen. Und der hat vor dem Objekt des Autohauses mindestens eine halbe Stunde bis Stunde mit diesem ehemaligen Zwangsverwalter diskutiert und hat eben gesagt, dass nach der gerichtlichen Position, nach der rechtlichen Position eine Räumung nicht zulässig wäre. Und es war dann so, dass dieser Gerichtsvollzieher mit dem ganzen Gefolge der Fahrzeuge, die die Räumung hier durchführen sollten, dass er wieder abgezogen ist und von der Räumung Abstand genommen hat. Er kam aber nach einer halben, dreiviertel Stunde wieder zurück und hat dann das Haus gestürmt und hat dann immer nur gerufen, Frau Rumplasch, gehen Sie zu Gericht, legen Sie Rechtsmittel ein, ich kann nichts für Sie tun. Man hat mich bedroht, ich mache mich der Vollstreckungsvereitelung schuldig, wenn ich hier nicht ausräume. Ich fragte immer, Herr Metzler, warum, wer hat Sie bedroht? Wer hat Sie bedroht? Das darf ich nicht sagen. Später, als dann Klageverfahren geführt wurden gegen dieses rechtswidrige Ausräumen, erfuhr man beim Oberlandesgericht, dass der Amtsgerichtsdirektor persönlich, der Herr Rubiper, den Obergerichtsvollzieher gedroht hat, dass er sich eben der Vollstreckungsvereitelung schuldig macht, wenn er nicht ausräumt. Und so war es, dass in der Weihnachtswoche 2000 dieses große Objekt 10.000 Quadratmeter aus dem Besitz geworfen wurde. Entsprechende Bilddokumentation kann ich vorlegen. Es war sogar so, dass selbst die Rumplasch GbR, die die ganzen Immobilien errichtet hat, die selbst dort eingemietet war in diesem Haus, dass die mit rausgeräumt wurde. Man kann dafür keine Worte finden. Dieses Elend, das wir durchlebt und durchlitten haben, das können wir nur mit Bilddokumentation Ihnen noch beweisen. Und dort in dem Haus sitzt jetzt heute eine Firma. Der Inhaber ist der Sohn einer Mitarbeiterin, die der Sparkasse Spree-Neiße, die Mitglied des Aufsichtsrates ist, eine Frau Schirock, Renate Schirock. Die kenne ich selbst noch aus alter Zeit, weil ich mal bei der Sparkasse Bankkaufmann gelernt habe, zu DDR-Zeiten. Wie viele Strafverfolgungsverfahren gab es denn gegen Sie? Da war doch das Finanzamt. Ich kann Sie gar nicht. Na, mindestens eine Handvoll. Mindestens eine Handvoll. Erklären Sie mal, wie kam es denn dazu, dass einer Person so 50% Beteiligung geboten wurde, wenn diese Vollstreckungsgegenklage zurückgenommen wird? Es betrifft diese Immobilie, dieses Grundstück. Bei diesem Grundstück ist die Rechtssituation so, dass ich im Jahre 1992 das Grundstück erworben habe von einem Voreigentümer, der selbst im Grundbuch noch nicht eingetragen war. Ich habe dieses Grundstück als zusätzliches Grundstück erworben, weil das eigentliche für die Investition vorgesehene Grundstück entgegen den Angaben im Bebauungsplan schmaler war, als mir das anfänglich im Bebauungsplan ausgewiesen wurde. Und ich hatte einen Investitionsauftrag von mehreren Millionen erteilt an die Firma Greschbach Universalbau in Karlsruhe. Und als man mit dem Bau beginnen wollte, hatte man beim Vermessen festgestellt, dass das Autohaus und die Karosseriewerkstatt nicht drauf passten. So musste ich aus der Notsituation Ausschau halten, ob ich vom Nachbarn noch was zukaufen könne. Und hier war die Situation so, dass hier eine ehemalige, sage ich, ein Bäuerlein, der hier Kartoffelacker hatte, Eigenbedarf angemeldet hat und er dieses Grundstück von der Gemeinde noch sich erworben hat, nachdem eigentlich der Bebauungsplan schon fertig war. Er war eigentlich die Ursache dafür, dass mein Grundstück, das war ein Grundstück hier in Galinchen, Flurstück 175-4, dass das weiter nach hinten geschoben wurde, wo mein Autohaus da nicht drauf passte, und ich habe dann von diesem Herrn Donat das Grundstück erworben im Jahre 92. Im Jahre 1993 bestellte dann der Herr Donat hier noch eine Sicherheit für die Sparkasse Spree-Neiße, für die Investitionen der Rumplasch GbR, weil ich noch nicht eingetragen war im Grundbuch. als Eigentümer und eine Sicherheit kann nur ein Grundstückeigentümer bestellen. Es war seinerzeit von der Notarin mir und meinem Mann zugesichert worden, dass unsere Auflassungsvormerkung ja im Grundbuch steht, so wie es vertraglich vereinbart war. Und erst Jahre später, als wir dann selbst mal beim Grundbuch Einsicht genommen haben und hier recherchiert haben, nachdem die Bank die Kredite gekündigt hatte und wir nach rechtlichen Ansätzen einer Vollstreckungsgegenklage suchten, wurde uns durch Rechtsrat mitgeteilt, dass ja unsere Auflassungsvormerkung gar nicht ranggerecht im Grundbuch eingetragen ist. Und dieses ist bis zum heutigen Tage noch so, weil eine Urkunde, die angeblich durch die Notarin eingereicht wurde beim Grundbuchamt, weil diese verschwunden ist beim Grundbuchamt. Und genau diese Urkunde, die mein Eigentumsverschaffungsrecht vor der Grundschuld zugesichert hat, diese Urkunde ist heute beim Grundbuchamt nicht mehr auffindbar und es ist auch beim Grundbuchamt so dubios, dass eine heutige Kopie der Grundbuchakte nicht mehr identisch ist mit einer Kopie der Grundbuchakte, die ich schon im Jahre 2000 einmal habe fertigen lassen. Also man hat hier die Grundbuchakte zu diesem Grundstück schon ein wenig gestaltet. Und das kann ich auch dokumentieren an den Unterlagen. Und hier war es dann so, es konnte nur der alte Eigentümer eine Vollstreckungsgegenklage führen, die auch die zur Zerschlagung der Grundschuld geführt hätte. Ja, die Grundschuld, die Versteigerung auf diesem Grundstück ist nicht zulässig, weil man einmal zu diesem Herrn nach Hause gelaufen ist seitens der Sparkasse und hat für viermal 6,4 Millionen sich Sicherungszweckerklärung am Wohnzimmertisch abgenötigt. Und weil die ganze Kreditgeschichte auch mit eingebracht war, dass die Sparkasse Spree-Neiße hier rechtswidrig das Kreditengagement meiner Familie und der Firmengruppe gekündigt hat, obwohl die Sparkasse Spree-Neiße sich rechts- und treuwidrig nicht an Kreditzusagen gehalten hat. Ich hatte angeführt einmal diese 2,5 Millionen, die man uns nicht ausgereicht hat, trotz Zusage, dann 350.000 Eigenkapitalhilfedarlehen und die 2,7 Millionen Förderkredite, die auch nachweislich geflossen sind für unsere Unternehmensgruppe und die Sparkasse im wahrsten Sinne des Wortes veruntreut hat. Und dieses war alles in der Vollstreckungsgegenklage des Herrn Donat eingebracht und dieser Herr Donat hat für diese Vollstreckungsgegenklage auch Prozesskostenhilfe gewährt bekommen und Prozesskostenhilfe bekommt man nur gewährt, wenn eine Klage erfolgsversprechend ist. Und diese Klage lief vom Jahre 2003 bis 2006 und da gab es eine erste mündliche Verhandlung im Jahre 2006 und da hat der Anwalt dieses Herrn Donat, der auch in anderen Verfahren mein Anwalt war, vom Gericht die vehementen Bedrohungen bekommen, dass er sich doch wohl der Interessenkollision schuldig mache, weil er mich ja wohl auch vertrete und ja, das Gericht hegt hier große Bedenken. Und da hat dann in der Folge dieser Anwalt das Mandat niedergelegt, obwohl es eigentlich aus meiner Sichtweise überhaupt keine Interessenkollision gab. Gemeinsames Ziel dieses Herrn Donat und auch mein Ziel war, dass diese Grundschuld zerschlagen wird, weil erstmal die Bank hier nachweislich rechts- und sittenwidrig unser Geschäft vernichtet hat durch diese rechtswidrige Kreditkündigung und wir haben hier auch in der Folge schon einmal Erfolg beim Landgericht Cottbus gehabt, indem das Landgericht Cottbus in einem anderen Klageverfahren betrifft auch das Kreditarrangement der Sparkasse geurteilt hat, dass die Sparkasse Spree-Neiße nicht befugt ist zu vollstrecken, wenn sie einen Zustand, der zur Kreditkündigung geführt hat, selbst herbeigeführt hat. Diese Vollstreckungsgegenklage des Herrn Donat, um wieder darauf zurückzukommen, hätte absolut Erfolg gehabt. Das ist dann, nachdem der eine Herr Rechtsanwalt Bach das Mandat niedergelegt hatte, ein neuer Anwalt für den Herrn Donat beim Gericht in Erscheinung getreten, ein Herr Rechtsanwalt Bleidissel, und der hat dann mit der Sparkasse gedealt. Dieser Herr Donat hatte von mir noch nicht den vollen Kaufpreis gezahlt bekommen. Er hatte seinerzeit 92 500.000 D-Mark von mir verlangt für dieses Grundstück. Und ich hatte ihm nur 50% gezahlt, weil er seinen Kaufvertrag nicht erfüllt hat. Seinen Kaufvertrag in der Hinsicht nicht erfüllt, weil in dem Vertrag, in dem Notarvertrag drinsteht, er überträgt mir das Grundstück lastenfrei. Und dass sofort eine Auflassungsvormerkung in das Grundstück eingetragen wird. Dieser Kaufvertrag war von August 92. Und es ist meine Auflassungsvormerkung erst eingetragen worden 1995 nach der Grundschuld. Dafür hatte sich Donat auch versichert im Vertrag, dass er dafür Sorge trägt, dass meine Auflassungsvormerkung eingetragen wird. Und so war der Kaufpreis nicht bezahlt in voller Höhe. Die Sparkasse ist jetzt an den Anwalt, dieses Herrn Donat, herangetreten und hat ist eingetreten für die Zahlung des Restkaufpreises von 250.000 D-Mark, also 125.000 Euro. Für diese 125.000 Euro hat die Sparkasse sich verpflichtet, den Kaufpreis an diesen Herrn Donat zu bezahlen. Man hat ihn sozusagen eingekauft mit 125.000 Euro, um an das Grundstück hier zu gelangen. Damit ich aus dem Grundstück herausfalle, hat man ihn eingekauft. Man hat ihm diese Prozente geboten. Ja. Waren das 50% einmal? Und zweites Mal 50% dieses Kaufpreises von 125.000 Euro sollte er bekommen und hat er auch bekommen, wenn er sofort die Vollstreckungsgegenklage zurückzieht und sich verpflichtet, nichts mehr zu unternehmen, was die Versteigerung dieses Grundstücks vereiteln würde. Dieses Geld ist nachweislich geflossen. Die zweite Tranche sollte dieser Herr Donat von der Sparkasse bekommen, wenn er als Eigentümer aus dem Grundstück endgültig gelöscht oder gestrichen wird. Ja, und dass er eben nichts tut, um eine Vollstreckung zu verhindern, diese Versteigerung zu verhindern. Es stand dann noch weiterhin drin, dass als Bedingung wäre, dass dieses Grundstück an die Sparkasse Spree-Neiße oder an eine der Sparkasse genehme Person übergeht. Dann bekommt er den Restkaufpreis. Im Rahmen dieses Vergleiches hat die Sparkasse sich weiterhin verpflichtet, an den damals noch für mich agierenden Gesamtvollstreckungsverwalter, ein Herr Dr. Juncker, eine Lästigkeitsprämie in Höhe von 5.000 Euro zu zahlen, wenn er mich aus dem Grundbuch löscht, wenn meine Auflassungsvormerkung gelöscht wird. Und dieses Geld ist tatsächlich geflossen an diesen Gesamtvollstreckungsverwalter Dr. Juncker, um mich zu löschen. Die Löschung ist aber dann zum Schluss nicht vollzogen worden, weil ich beim Gericht Akteneinsicht nehmen gegangen bin und dem Gesamtvollstreckungsverwalter aufgezeigt habe, in welcher Größenordnung er sich in Haftung begibt. Denn ich habe ja nachweislich diese Immobilien erbaut und wir haben neben den gewährten Kreditmitteln in mehrfacher Millionenhöhe Eigenkapital hier einfließen lassen. Und für dieses Geld würde dann der Herr Dr. Juncker haften. Und daraufhin hat er nichts unternommen, um meine Auflassungsvormerkung aus dem Grundbuch zu löschen. Wie war denn diese Zahlung in der Akte benannt worden? Schwarz auf weiß stand dort? Lästigkeitsprämie. Es wird eine Lästigkeitsprämie gezahlt zur Löschung der Auflassungsvormerkung der Frau Marlies Rumplasch aus dem Grundbuch. Galinchen, Grundstück 175.3 und 23. Mhm. Ich sehe das als eine glatte Bestechung an, weil wirklich mit diesem Bestechungsgeld der Gesamtvollstreckungsverwalter eingekauft wurde, um mich aus dem Grundbuch zu löschen. Und dass dieses Grundstück, das ein Immobilienwert nach letzter Schätzung zu Zerschlagungswerten mit den Immobilien einen Wert von 700.000 Euro hat. Ja, es steht in keiner Relation mit den tatsächlich getätigten Investitionen, die könnte ich an anderer Stelle noch genau benennen und auch aufzeigen. Man hat Ihre Familie auch schon mal irgendwie bedrängt, mitgenommen, eingesperrt? Meine gesamte Familie ist seit dem Jahre 1997, 98 in diversester Weise durch falsche Anschuldigungen strafrechtlich verfolgt worden. Das ging bis zu Freiheitsberaubung in mehrfacher Weise. Es wurde eine riesen Pressekampagne durchgeführt Und das Image der gesamten Familie auf das Tiefste geschädigt. Sie standen in der Zeitung ganz groß? Mehrfach. Wir standen mehrfach in der Zeitung. Und man hat vor allem mich auf schlimmste Weise denunziert. Das hing damit zusammen, weil ich vielleicht diejenige bin, die das Vermögen eingebracht hat. Ich habe mein Erbe, meine Grundstücke mit eingebracht. Und meine Mutter hat, so viel sie konnte, uns auch unterstützt, finanziell. Und ich war vielleicht vom Kampfgeist, von der Kampfkraft die Stärkste. Und deswegen hat man sich vor allem auf mich gestürzt. Ich habe zu DDR-Zeiten mal gearbeitet bei der Kriminalpolizei und ich war Kriminaloberkommissar und habe meinen guten und geliebten Job aufgegeben. Ich kann nicht mehr. Citroën wollte ihren Betrieb übernehmen. Wie war das denn? Es war für uns nicht nachvollziehbar, weshalb Citroën in einer solchen Art und Weise mit uns umgegangen ist, wie man es hier praktiziert hat. Wir waren ein sehr großer und erfolgreicher Händlerbetrieb, haben beispielhaft investiert, haben ein super Autohaus errichtet für Citroën, haben Umsätze getätigt für Citroën, untypisch hohe Umsätze. Ich selbst habe im Citroën Händlerbeirat mitgearbeitet und habe für die Händler im Osten auch dafür gekämpft, dass die Margen der Händler im Osten, in Ostdeutschland, auch denen der alten Bundesländer angeglichen werden. Vielleicht war das unbequem, ja, dass die kleinen Ostdeutschen sollten nachher die gleichen Margen bekommen oder Prämienprogramme, wie das in den alten Bundesländern gang und gäbe war. Denn bei Händlerveranstaltungen kam man ja auch mit Händlern in Kontakt, die in den alten Bundesländern waren und ansässig waren. Und dort hat man eben ja auch kennengelernt, wie dort die Vergütungssysteme waren. Und da ist es eben nach der Wende im großen Maße durch Citroën praktiziert worden, dass Autos mit Tageszulassungen in Größenordnung hierher geliefert wurden und wir die Autos sozusagen als Neuwagen verkaufen mussten und auch Neuwagen verkauft haben, weil wir es einfach nicht besser wussten. Und die Prämien für diese Fahrzeuge aber nachweislich Citroën Deutschland vereinnahmt hat. Und dort haben wir im Händlerbeirat eben für diese Angleichung der Prämienprogramme eben gekämpft. Vielleicht war ich da unbequem und dann, wie gesagt, hat Citroën erstmal uns diese 1 Million aus dem Konto rechtswidrig entwendet und nachdem wir festgestellt hatten, dass dieses Rausturnieren ungesetzlich oder rechtsfalsch war, hat man uns eben hier mit dieser Strafrechtsverfolgung durch eine Anzeige seitens Citroën bestückt, indem man behauptete bei der Staatsanwaltschaft Cottbus, wir hätten Autos unterschlagen, Autos veruntreut. Und nach dieser ganzen strafrechtlichen Verfolgung ist bei dem Gericht in Cottbus festgestellt worden im Rahmen einer Verhandlung beim Landgericht, dass wir nicht ein Auto unterschlagen haben, dass es falsche Anschuldigungen waren, die seitens Citroën hier getätigt und vorgebracht wurden. Man hat uns einfach hier rechtsfalsch einer Verfolgung ausgesetzt und es wurde durch einen Rechtsanwalt aus Köln, einen Rechtsanwalt Kurz, selbst die Staatsanwaltschaft in Cottbus angeschrieben, dass es bei Citroën Deutschland gang und gäbe ist, dass man mit Hilfe des Strafrechts Zivilrecht reguliert. Und ich hatte vorangehend schon mal erwähnt, dass im Jahre 1996 es mal einen Konkursantrag gab, der durch Bezahlung abgewendet wurde. Und es war ja ein Konkursverwalter tätig, ein Herr Spötter. Und in dem Konkursbericht des Verwalters, ehemaligen Verwalter Spötter, haben wir dann zur Kenntnis erhalten, dass Citroën Deutschland mit unserer Hausbank, der Sparkasse Spree-Neiße, hinter unserem Rücken

Bist du als derjenige, der als Angeklagter auf der Bank sitzt, bist du verraten und verkauft? Denn du hast nur diese eine Tatsacheninstanz. Im Protokoll schreibt der Richter, wenn ein Zeuge eine Aussage trifft, es erscheint der Zeuge Schulze um die und die Zeit, er sagt zur Sache aus und er geht dann wieder. Es kommt nichts ins Protokoll. Der Richter hat alle Möglichkeiten, hinterher das Urteil zu gestalten, nach seinem Ermessen. Und in der Revision kann man nur Verfahrensfehler zwischen Protokoll und Urteil vorbringen. Nur Widersprüche zwischen Protokoll und Urteil. Und wenn im Protokoll nichts steht, ja, und du nicht die entsprechenden Anträge gestellt hast, wirst du verurteilt. Hast du keine Chance, nicht mal mehr bei der Revision. Und das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Und das bedarf einer dringenden Rechtsänderung. Es waren auch Aktenteile abhanden gekommen, die nicht mehr in der Gerichtsakte waren? Das sowieso. Ja, ja. Öfters. Wir haben nur festgestellt, dass beim Landgericht Aktenteile, zum Beispiel ein Gutachten unseres Rechtsanwaltes Bach vom Untreuetäter Lepsch, dazu eine Auskunft gab zu diesen ganzen Untreuehandlungen der Sparkasse, dass die eigentlich die eigentlichen Initiatoren waren für die gesamte Ära, dass man uns verfolgt hat und wir uns gewehrt haben und dann zum Schluss durch die falschen strafrechtlichen Anschuldigungen hier sogar der Freiheit beraubt wurden. Ich habe jetzt meinen Faden verloren. Was wollen Sie jetzt wissen? Akten, Bestandszeit haben gekommen. Dass dieses Gutachten und doch noch weitere Schriftsätze, dass diese Gutachten nicht mehr Bestandteil der Akte waren, als wir uns auf die Revision vorbereiteten. Sind wir mit einem Cottbuser oder Berliner Anwalt nochmal Akteneinsicht nehmen gegangen hier in Cottbus und haben dann festgestellt, dass dieses Gutachten nicht mehr in der Akte war. Und es ist aber dann so, wenn die ganzen Akten zur Revision zum BGH gehen, dann sieht man die Akten nicht mehr. Und da wir aus mehreren Zivilverfahren es auch in Cottbus beim Amtsgericht festgestellt haben, dass Aktenbestandteile einfach nicht mehr Bestandteil der Akte waren, als die Akten zum Oberlandesgericht gingen oder zum BGH oder zum Verfassungsgericht, ist es bei diesen Strafakten genauso gewesen. Ich kann nicht sagen, ich bin, wie gesagt, in Karlsruhe nicht Akteneinsicht nehmen gegangen. Ich weiß nur, dass wir das hier in Cottbus festgestellt haben. Und wir hatten auch die Feststellung, dass zum Beispiel bei einem Gerichtstermin hatte ich verlangt, dass mein Wahlverteidiger geladen wird, dass mein Wahlverteidiger mich nur vertreten kann und habe dazu entsprechend einen Protokollantrag gestellt, weil man hatte mir einen Pflichtverteidiger noch beigeordnet und dieser Pflichtverteidiger konnte an diesem Termin nicht und der hat einen Vertreter vom Vertreter geschickt. Und dagegen habe ich interveniert und habe verlangt, dass mein Wahlverteidiger gerufen wird zu diesem Verhandlungstermin und habe diesen Protokollantrag gestellt, dass das auch protokolliert wird. Und der Richter hat es auch in das Protokoll diktiert, wortwörtlich. Das hat er so diktiert, wie ich es auch wünschte. Aber später, als wir dort Einsicht genommen haben, war diese Protokollierung in verdrehter und genau entgegengesetzter Form in dem Protokoll eingebracht worden. Und das konnten wir ganz genau beweisen, weil ein Dritter für uns diese Verhandlung, diese Gerichtsverhandlung aufgezeichnet hatte. Wir haben daraufhin eine Strafanzeige erstattet gegen diesen Richter hier in Cottbus, einen Herrn Dr. Fiedler. Und diese Strafanzeige ist im Sande verlaufen. Ich habe bis heute nichts davon gehört. Ja, und dieser Richter, man kann sagen, verfolgt uns heute noch. Und es war in dem Termin, wir hatten dort eben auch Rechtsmittel eingelegt, es sollte dort eine Zeugenaussage verlesen werden. Und genau um diese Zeugenaussage, die ganz vehemente, entlastende Faktoren enthalten hat, um diese Zeugenvernehmung hat man alles getan, damit diese nicht eingebracht wird. Ja, die kann ich Ihnen heute noch zeigen. Ich habe dann auch auf den Anwalt gehört, der hat mir auch den und den Rat gegeben und ich habe eben gehört drauf und das ist die Lehre, die man einfach in den Jahren der Verfolgung hier gezogen hat, dass man wirklich einen guten, dreimal unterstrichen, einen guten Anwalt benötigt, um diese Verfolgungen abzuwehren, um überhaupt denen entgegenzutreten. Und dann, wie gesagt, wir haben mit Anwälten sehr, sehr viele Negativerfahrungen gemacht. Sagen Sie mal in 3 Minuten kurz. Sie waren unschuldig im Gefängnis. Ja. Durch Falschanschuldigung. Durch falsche Anschuldigung. Wie lange? Es ist bis heute noch nicht aufgedeckt. Ich habe hier einen Professor, der mich hier jetzt begleitet bezüglich dieser strafrechtlichen Verfolgungen. Und mit denen haben wir auch ein Wiederaufnahmeverfahren in Vorbereitung. Es ist eine Sache noch nicht, wie gesagt, man kann es nur durch Wiederaufnahme bereinigen. Und das ist eben, da man uns ohne Ende verfolgt hat, bis heute noch nicht bis zum letzten aufgeklärt worden. Aber man wie hat lange gelogen. Waren Sie denn unschuldig im Gefängnis? Ich war in der Untersuchungshaft. In der Untersuchungshaft war ich 4 Wochen. Und dann war ich noch mal ein knappes Jahr. Ein Jahr, ja. Die anderen Familienmitglieder? Keiner. Nur ich als Frau. Ich, die Einzige ist, die Vermögen eingebracht hat. Die Einzige ist, die hier eigentlich sich mit der Mutter, wir haben uns verbürgt. Mein Mann zwar damals auch, aber ich bin eigentlich... Er hat es auch nicht ausgehalten, der hat sich von Ihnen getrennt. Mein Mann hat es nervlich nicht mehr ausgehalten. Er ist nicht mehr in der Firma und war dann auch schwer herzkrank. Und er hat sich dann gänzlich zurückgezogen, weil er wirklich gesundheitlich das nicht mehr verkraftet hat. Diese ständigen Verfolgungen, die Anschuldigungen, dieses ständige Ein- und Ausgehen des Gerichtsvollziehers und diese Lügen, ja, man kann es nicht in Worte kleiden, er hat nur mal gesagt, Sie sollen mich doch mitnehmen. Man hat ihn dann auch noch mal weggefangen, weil die Gerichtsvollzieherin ihn da verfolgt hat und man kann es nicht in Worte kleiden, das ist jetzt auch schon einiges Gras drüber gewachsen, aber wenn man die Wunden wieder aufreißt, dann ist es einfach die Hölle. Es ist die Hölle, was in diesem Staat, den man Rechtsstaat nennt, was hier mit den Unternehmern, die hier Arbeitsplätze schaffen und die investiert haben, was mit diesen Menschen gemacht wird. Diese großen Predigen, die mal ein Herr Bundeskanzler Kohl getroffen hat nach der Wende, dass hier die blühenden Landschaften entstehen und schafft Arbeitsplätze, ihr bekommt Sonderabschreibungen, wenn ihr Arbeitsplätze schafft, wenn ihr investiert. Ich kann Ihnen zeigen den Betriebsprüfungsbericht des Finanzamtes Cottbus, was man mit den Sonderabschreibungen bei uns getan hat. Das heißt, Sonderabschreibungen, Sonderafa, dass man dann sozusagen Rückstellungen bilden kann, dass man keine Steuern zahlen muss. Als Unternehmer, der eben eigentlich was getan hat, was geleistet hat fürs Land, was dort gemacht wird aus diesen Sonderabschreibungen. Sie können es alles vergessen. Es ist Lug und Trug. Sie hatten mehr als einen Steuerberater gehabt und mehr als einen Rechtsanwalt. Ja, ja. Das waren? Ja, Steuerberater. Ich könnte alle mit Namen und Adresse aufführen, wenn wir das jetzt mal zusammengezählt haben. Sind es bis zum heutigen Tage, wo meine Tochter ja hier ihre eigene Firma betreibt, ist der 8. Steuerberater, den wir kennen seit der Wende und die für uns tätig waren. Ich könnte nur anfangen, der 1. Steuerberater war ein Eingeborener aus der DDR. Der hat mal bei meinem Mann angefangen, in einer Einzelfirma. Der hat sich nach der Wende das Leben genommen, weil ja alle Steuerberater hier amputiert wurden. Die haben alle einen bundesdeutschen Steuerberater zugeordnet bekommen. Das hat er alles nicht verkraftet, der hat sich das Leben genommen. Der 2. Steuerberater der kam aus den alten Bundesländern, der war gar kein Steuerberater, der war nur Steuerfachgehilfe. Ja. Bei uns gab es nach meiner Feststellung mehr Recht und Gesetz als heute. Also gerechtere Verfahren, ja. In der DDR? Ja. Ja. In der DDR gab es ein gerechteres Verfahren für den, ja, Angeklagten, ja, als hier heute in, ja, Deutschland? Ja. Ich weiß nicht, wie es heute im Detail dort läuft. Ich habe nur aus Verfahren, aus Akteneinsichten meine eigenen Verfahren betreffend, habe ich gesehen, dass der Staatsanwaltschaft ausschließlich ausschließlich die Verfahren führt und dass die kleinen Kriminalisten nur Erfüllungsgehilfen sind. Und das, wie gesagt, das weiß ich auch aus Gesprächen mit ehemaligen Kollegen. Da sage ich, die Macht der Staatsanwälte ist überzogen und hier werden Dinge, es kann, wie das bei der einen Staatsanwältin, zu der Sie da auch das Video haben, wie er sagte, es wird, Frau Bornstein, es wird politisch, wird bestimmt oder es wird vorgegeben, gegen wen mache ich was und ermittle ich und gegen wen nicht. Der unbequem ist, den macht man tot. Ja, und ich war unbequem, weil ich mich gewehrt habe gegen die Bank. Ja, und die wollten die Immobilien haben. Und die Staatsanwältin, die mich hier verfolgt hat, diese Staatsanwältin ist in einer absoluten Bankabhängigkeit. Ja, sie kam aus den alten Bundesländern, natürlich eine aus den alten Bundesländern, kurz vor Ruhestand und kam hierher und hat sich hier eine wunderbare Villa gebaut. Ja, kein Kind, kein Kegel, nix. Ja, und ist in einer absoluten Bankabhängigkeit. Diese ist jetzt in wohlverdienten Ruhestand und deshalb war da noch eine andere Staatsanwältin, eine Frau Staatsanwältin Klein, die hat jetzt übernommen. Die ist noch schlimmer. Die ist noch schlimmer. Dort gibt es Aussprüche, die ich lieber hier nicht wiederholen möchte, die Rechtsanwälte mit vorgehaltener Hand trafen. Die ist, was soll man sagen, vielleicht psychisch gestört. Die hat so eine Manie, die hat sich wie festgebissen, als hätte sie keine andere Lebensaufgabe. Aber es ist auch so, wenn ich als Staatsanwältin tätig bin und ich habe kein Kind, kein Kegel und keine Familie. Ja? Du hast nur das eine. Ja? Und dann geht es immer um alles oder nichts. Wenn es solche Personen wie zum Beispiel ich, wenn die schaffen, ihr so zu beweisen, was sie hier Krummes und Rechtswidriges getan hat, geht es bei ihr um alles oder nichts. Denn sie hat ja nichts weiter als ihren Job. Ja? Entweder sie wird rausgeschmissen und verliert Rang und Namen und vielleicht noch ihre Besoldung. Ja? Oder sie zieht mit allen Mitteln, die ihr irgendwo zur Verfügung stehen, das Ding durch, um die anderen zu vernichten. Ist nach Ihrer Erfahrung die Justiz der Bundesrepublik Deutschland schlimmer als die DDR-Justiz, so wie Sie sie kennengelernt haben? Die Justiz? Mit ausgenommen Fakultät vielleicht Staatssicherheit, würde ich meinen ja. Bei uns gab es nach meiner Feststellung mehr Recht und Gesetz also als heute. Also gerechtere Verfahren ja. In der DDR? Ja. Ja. In der DDR gab es ein gerechteres Verfahren für den ja. Angeklagten ja. als hier heute in ja. Deutschland? Ja. Ja, so viel wie ich feststellen konnte, hat es heute mit Recht und Gesetz nichts zu tun. Hier gibt es Schaufälle, ja, da werden irgendwelche Schauverfahren konstruiert, ja, und dann gibt es Staatsanwälte, die liegen vielleicht schon mit den Journalisten im Bett, ja, sowas gibt es hier. Da gibt es so einen Club der Frauen, die da miteinander verkehren. Und dann gibt es eine besondere Journalistin hier, die da besonders heiß sind, ja, gewisse Leute niederzumachen. Aber in der DDR gab es das nicht? Nee, nicht in der Art. Nee, sowas gab es nicht. Nein, so etwas gab es nicht. Nicht in der Art. Habe ich jedenfalls nie festgestellt. Und solche Presseinformationen, bevor ein Verfahren abgeschlossen wurde, dass es so eine Vorverurteilung gibt, ja, wie es ja hier ständig praktiziert wird, ob man jetzt hier den Herrn Verteidigungsminister nimmt, ja, das ist, für mich ist das Psychoterror, ja, was dort betrieben wird, ob es Kachelmann war, was sie mit uns gemacht haben, ja, das hat mit Pressefreiheit oder mit Recht und Gesetz und Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Und das ist an wie vielen Stellen, ist es ja auch schon in Talkshows angesprochen worden. Ja, aber es nimmt kein Ende, es wird immer schlimmer. Dann soll man aber auch bitteschön einführen, dass die Gerichtsverhandlungen öffentlich sind, in der Hinsicht, dass die Medien zugelassen werden, dass man Fernsehaufzeichnungen von Gerichtsverhandlungen zulässt, wie es in Amerika ist. Ja, wo diese Schweinereien, wie sie heute gemacht werden, in dem Protokolle manipuliert werden, wo der Richter reinschreiben kann, was er will, sein Märchenbuch, ja, dann ist da das Gleichgewicht wiederhergestellt. Aber eines Teils sind die Medien ausgeschaltet, ja, ja, wo der eigentlich derjenige, der angeschuldigt wird, wo der könnte die Öffentlichkeit viel mehr erreichen, ja. Aber andererseits wird die Öffentlichkeit mit Informationen gespeist, so wie es dem Gericht genehm ist. Was hatten Sie für eine Kompetenz als Kriminalhauptkommissar? Kriminaloberkommissar. Kriminaloberkommissar. Eine Kompetenz. Ich habe meine eigenen Verfahren gehabt. ich habe meinem Vorgesetzten vorgeschlagen, die und die Untersuchungshandlungen, ja, da habe ich meinen Plan aufgestellt und der wurde mir genehmigt von meinen Dienstvorgesetzten und da gab es gewisse Fristigkeiten innerhalb von einem Vierteljahr. Für ein Vierteljahr gab es immer denn solche Vorgaben und ansonsten musste man sich über die Staatsanwaltschaft dann weitere Genehmigungen und Zustimmung einholen, ja. Und es gab Verfahren, die liefen ja auch sehr lange, 2 Jahre. Aber sowas wie hier, bei uns liefen ja Verfahren, man ist bei uns, 98 ist man bei uns eingeflogen. Man hat dann aus der Akteneinsicht gesehen, dass sie seit 97 gesammelt haben, Unterlagen oder irgendwelche Dinge gegen uns. 98 ist man eingeflogen und 2006 gab es ein endgültiges Urteil. Ja, 2006, überlegen Sie mal, wie viele Jahre das sind. Man hat verschleppt, verschleppt, verschleppt. Ja, und dieser Psychoterror, den man da hat, und man konnte, wissen Sie, ich konnte diesen Schwachsinn, den man dort geschrieben hat, ich konnte mir das überhaupt nicht durchlesen, weil ich gedacht habe, wie kann man so einen Schwachsinn als Anklageschrift schreiben? Das ist geistiger Schwachsinn. Ich habe das auch mal in einer Gerichtsverhandlung dann in diese Richtung zu einer Staatsanwältin gesagt, da habe ich bums schon wieder ein Strafverfahren wegen Beleidigung gehabt. Ja, das werden Sie vielleicht kennen oder aus anderen Fällen, ja, dass man jedes Krümchen sucht, um einen wieder mit neuen Verfahren zu überziehen. Ja, Sie hatten im Laufe dieser Zeit öfters Steuerberater und Rechtsanwälte gewechselt. Wie viele waren es denn? Ja, ich habe erst mal zusammengezählt. Es waren in den 20 Jahren, seitdem es diesen Familienbetrieb hier gibt, in dieser oder jener Rechtsform, so waren es insgesamt 8 Steuerberater. Ich hatte ja schon mal aufgezählt. Einer hat sich nach der Wende das Leben genommen. Der andere war kein Steuerberater, der war Steuerfachgehilfe. Warum hat der sich umgebracht? Er konnte es nicht verkraften. Er hat unter wer weiß welchen Anstrengungen ist es zur DDR-Zeit dazu gebracht, dass er Steuerberater wurde. Und dann ist ihm nach der Wende ist ihm ein Steuerberater aus den alten Bundesländern beigeordnet oder vorgesetzt worden, weil ja nun klar unsere ostdeutschen Steuerberater nun mit den ganzen Steuergesetzen der Bundesrepublik ja nicht so konfrontiert waren. Das hatte man ja einfach ja nicht gelernt. Und das hat er nicht verkraftet. Der hat sich das Leben genommen. Ja, also er hatte ja dann, wie gesagt, einen Sozius und da sah er nun seine ganzen Mandate alle schwinden und mehr haben wir im Detail nicht erfahren. Der zweite war, wie gesagt, der kam aus dem alten Bundesländern, war nachher in Wirklichkeit nur Steuerfachgehilfe, hat sich uns gegenüber als Steuerberater ausgegeben und hat uns eigentlich großen Schaden zugefügt. Das muss ich so sagen. Und das sind auch die Grundlagen gewesen, wo wir denn nachher im Jahre 92 von dieser ganzen Vorsteuerseite her erstmal nicht das profunde Wissen hatten. Und erstmal um Steuern gebracht wurden. Ja? Der dritte war aus Rottweil, der war ein Guter, der war Steuerberater und Rechtsanwalt, aber als wir die Bilanzen benötigten für unsere Bank, weil man uns ja Millionen Kredite ausgereicht hatte, im Jahre 94, für das Jahr 92 hatte er keine Zeit, ja, er musste seine Mandanten in Rottweil erstmal vorrangig bedienen und der Vorstand der Sparkasse Spree-Neiße damals, der Herr Gollan, ist im Kreis gesprungen, weil er dringend Bilanzen benötigte und man hatte uns ohne Bilanz die Darlehen in der Größenordnung von insgesamt 10 Millionen Euro schon ausgereicht. Der vierte Steuerberater, der kam aus Frankfurt am Main und hatte in Cottbus ein Büro. Das war dann einfach so meine Grundeinstellung. Es muss ein Steuerberater aus den alten Bundesländern sein und der muss aber in Cottbus eine Niederlassung haben. Und das war dann so dieser Herr Steuerberater Bammerger. Und ja, das Beste, was er eben konnte, war Gebührennoten schreiben. Und als die Betriebsprüfung kam, da hat er uns da so ein bisschen arg verlassen. Da ist rein zufällig als Kunde ein Steuerberater zu uns ins Haus geschnellt, der sich gerade in diesem Verfahrensrecht wohl sehr gut auskannte. Später hat sich herausgestellt, dass dieser Steuerberater mit sehr tollen, profunden Verfahrensrechtkenntnissen auf dem Gebiet der Steuer eigentlich gar kein Steuerberater mehr war. Man hatte ihn in den alten Bundesländern die Steuerberaterzulassung entzogen. Ja, das war Nummer 5. Dann Nummer 6 war dann ein Steuerberater aus Cottbus. die ostdeutschen Steuerberater hatten mittlerweile auch gelernt. Und da gab es auch welche, die schon einen Abschluss hatten. Und der hat uns recht gut begleitet. Das war die Steuerkanzlei Orlowski in Cottbus. Dann hat man uns im, wann war das? Dann haben wir einen Steuerberater kennengelernt, der aus den alten Bundesländern kam. Der wurde mir über eine Autohändlerin vermittelt, der noch kompetenter war, der mal selbst beim Finanzamt gearbeitet hat. Und der ist heute noch der Steuerberater. Und bei den Rechtsanwälten? Und in der Zwischenzeit gab es noch mal eine, die kam hier aus dem Osten, das war 97. Da waren noch mal, aber das waren nur kurze Gastspiele. Das war 96, 97. Und bei den Rechtsanwälten, naja, da, die kann ich jetzt erstmal gar nicht aufzählen. Das wäre eine recht lange Liste. Dort, viele schlechte dabei? Viele schlechte dabei und ich denke mir insgesamt vielleicht 20 Rechtsanwälte auf unserem ganzen Leidensweg. Aber eins muss ich so resümierend, oder habe ich so resümierend festgestellt, dass man ja damals, als der Einheitsvertrag geschlossen wurde bei der Wiedervereinigung Deutschlands, dass man ja dort auch meiner Meinung nach den ostdeutschen Rechtsanwälten recht großzügig die Rechtsanwaltzulassung gegeben hat, obwohl man ja kein bundesdeutsches Staatsexamen hatte. Ja, weil man ja genau wusste, dass diese Anwälte ja garantiert von den Ostdeutschen, ob es Unternehmern oder Mandanten aus reinem Lokalpatriotismus mandatiert werden. Und so war es auch, wenn ich zurückblicke auf die Jahre der Vergangenheit, haben wir zum Anfang Rechtsanwälte genommen, die eben aus dem Osten stammten, aus der Region. Ja, und bis man eben die Erfahrung gesammelt hat, dass sie diese und jene Verfahrensfehler und wir durch Verschulden des Rechtsanwaltes nur Negativurteile über uns ergehen lassen mussten, ja, weil eben diese Rechtsanwälte, die hatten nicht diese Rechtskenntnisse, wie man es im Studium der Juristerei in den alten Bundesländern erlangt, ja, indem man dann ein bundesdeutsches Staatsexamen absolviert. Und das war ein teurer Leidensweg, den wir durchlitten haben. Da könnte ich sicher auch zwei, drei Rechtsanwälte benennen, die ja, uns da viel Schaden zugefügt haben. Absichtlich? Würde ich meinen, nicht unbedingt absichtlich. Das war ja der eine, der war ja aus den alten Bundesländern. Jetzt kam es auch dazu, dass einmal... Der Parteiverrat, das war aus den alten Bundesländern. Das waren keine Ossis. Das waren nur Leute aus den alten Bundesländern. Wie kam es denn dazu, dass einmal ein Zeuge zu einer Gerichtsverhandlung nicht kam, der sei an Krebs verstorben? Das war ein Steuerberater. Das war der Steuerberater, dieser Herr Pollmeier, wo wir im Nachhinein dann zur Kenntnis erhielten, dass er gar kein Steuerberater mehr war. Man hatte ihm die Zulassung entzogen. Und ich kann nicht genau alle Hintergründe nur Ihnen sagen, es war aber ein absolut kompetenter Steuerberater. Sein Vater war mal Leiter der Steuerberaterkammer in Bochum und man hatte diesen Steuerberater, diesen Herrn Imo Pollmeier, strafrechtlich verfolgt und er war, wie gesagt, dort vorbestraft und man hatte ihm die Zulassung entzogen. Das wussten wir aber von Anfang nicht, als er zu uns hier kam und auch dann tätig wurde während der Betriebsprüfung. Und er hat dann aber trotzdem als Steuerberater agieren können für die Kanzlei seines Bruders. Der sollte für sich als Zeuge einmal aussagen. Und der sollte dann als Zeuge aussagen, weil man uns ja hier strafrechtlich belangt hat und beschuldigt hat irgendwelcher Dinge und die Tatsachen verdreht hat in dieser sogenannten Anklageschrift. Und er konnte eben bestätigen, das ist nicht so wahr. Ja? Man hat dort selbst bei einer Durchsuchung im Jahr 98 dort in unserem Hause Wechsel in der Größenordnung von 2,5 Millionen beschlagnahmt, die ja Zahlungsmittel waren für die Bezahlung gewisser Waren. Und diese Wechsel von 2,5 Millionen sind verschwunden bei der Staatsanwaltschaft. Es gab vier Zeugen, die bestätigt haben, dass diese Wechsel im Original von der Staatsanwaltschaft und von den durchsuchenden Kriminalisten mitgenommen wurden. Ja, aber diese erschienen dann nachher nicht mehr auf dem Durchsuchungsprotokoll. Und diese Wechsel waren verschwunden, es waren da nur Kopien. Ja. Und dieser Steuerberater war an diesem Tage der Durchsuchung auch bei uns im Hause zugegen. Und er hat doch in der Zeugenvernehmung das ausgesagt, in der einen Gerichtsverhandlung. Und er sollte dann nochmal in einem weiteren Verfahren, das man wieder gegen uns hier angezettelt hatte, im vorigen Jahr aussagen als Zeuge, als Entlastungszeuge. Und da ist dieser Steuerberater 2 Tage vor diesem Termin der Zeugenaussage verstorben. Aber Sie hatten den vorher noch einmal gesehen, ne? Wir hatten ihn im Frühjahr 2010 in der JVA in Rheinfelden oder so bei Bonn, Köln-Bonn besucht. Er war dort nämlich inhaftiert. Die Hintergründe, das wäre ein Extrathema. Man hat ihm sehr, sehr übel mitgespielt. Dieser Steuerberater oder ehemalige Steuerberater war im Frühjahr 2000 gesundheitlich sehr fidel und fit und hat dort die diversesten Schadenersatzklagen gegen den Staat, gegen die Bundesrepublik Deutschland geführt, eingeleitet gehabt. Und woran starb er? Und er starb nach Aussagen der Ärzte an Krebs. Wir haben im Frühjahr 2010 davon nichts gemerkt. Er hat auch nichts gesagt in diese Richtung und er meinte, er wäre spätestens im Sommer wieder zu Hause. So. Denken Sie, dass er wirklich an Krebs gestorben ist? Kann ich nicht sagen. Das Krankheitsbild, die Todesursache soll Krebs gewesen sein. Der Unbequemes, den macht man tot. Ja, und ich war unbequem, weil ich mich gewehrt habe, gegen die Bank. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Stärkeren sich entfalten können, damit den Schwächeren in unserer Gesellschaft geholfen werden kann. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir in unserem Land leben. Das hat sich in 60 Jahren bewährt und das muss fortgesetzt werden. Und meine Damen und Herren, Sie brauchen starke Abgeordnete hier vor Ort. Und deshalb bitte ich Sie, und da bitte ich auch wieder alle, die aus Kassel kommen und aus der Umgebung, hier aus Nordhessen, überlegen Sie noch mal genau, wer hat in den letzten Jahren etwas dafür getan, dass Ihre Region sich gut entwickeln kann?